ARD. Und jetzt, verehrte Hörerinnen und Hörer. Kein Mucks. Der Krimi-Podcast. Jacqueline! Herr Wirk. Ich habe Angst. Wo waren Sie? Sie können mir nichts beweisen. Ist das Ihre Hose? Nein, doch. Das ist nicht wahr! Hallo? Ich habe nichts gemacht. Jemand rief mich an. Ich sage ja, ich hab's getan. Ich bin in Behandlung. Nein! Was sagen Sie? Ich kann es nicht! Herbert. Marion? Aber Heinz ist tot. Sie sind nicht Otto Schlünzel. Nein, ich habe Tante Hedwig nicht erschossen. Das ist alles. Hallo. Hallo. Sie heißen? Otto Schlünzel. Ich habe damit nichts zu tun. Hallo. Wer spricht denn da? Gisela. Herzlich willkommen zu Kein Mucks, dem Krimi-Podcast. Dazu begrüßt Sie am Mikrofon Bastian Pastewka. Fundstücke aus den Funkhäusern darf ich Ihnen hier vorstellen. Archivkuriositäten aus 80 Jahren ARD-Radio. Sie werden staunen. Ein letztes Mal heute. Kein Mucks geht mit dieser Folge in die Pause. Und zwar mit einem Paukenschlag. Hier ist der Sender Freies Berlin mit dem ersten Programm. Zuvor ein Spoiler-Alert. Wir bringen jetzt den zweiten und letzten Teil eines Hörspiels, mit dem wir in der vergangenen Kein-Mucks-Ausgabe begonnen haben. Mord im 31. Stock, heißt es. Mein Name ist Jensen, Kriminalkommissar. Kriminalkommissar Jensen ermittelt weiter. Sollten Sie den ersten Teil noch nicht gehört haben, machen Sie es noch schnell, denn der zweite baut auf den ersten auf. Und es lohnt sich, dieses Stück in einem Rutsch durchzubingen. Aber falls Sie den ersten Teil schon gehört haben und die Erinnerung auffrischen wollen, dann gibt es gleich zur Sicherheit die dem Hörspiel vorangestellte Originalzusammenfassung der bisherigen Ereignisse von Mord im 31. Stock. Wurde nicht eben ein 31. Stock erwähnt? Das muss ein Irrtum sein. Es ist wirklich ein starbesetzter Hörspiel-Zweiteiler des SFB von 1982. Nach dem Finale erzähle ich Ihnen etwas zur Entstehung, zu den Beteiligten und auch sonst noch allerhand Kurioses. Mord im 31. Stock basiert auf dem gleichnamigen Buch von 1964, das Ende der 70er auch in Deutschland erschien. Ich gehe davon aus, Kommissar, dass Sie der Schweigepflicht unterliegen. Selbstverständlich. Der Autor der schwedischen Vorlage heißt Per Wahlöö, doch der verrät uns nie, wo genau die Geschichte eigentlich spielen soll. Wir erleben irgendein Land, das mit eiserner Hand regiert wird, lange vor der Erfindung digitaler Kommunikation. Das Massenmedium hier sind Zeitungen. Wir geben 144 Zeitschriften heraus, die werden in diesem Haus produziert. Die Gesamtauflage beträgt mehr als 21 Millionen wöchentlich. Und Millionen Menschen warten auf ihre Zeitschrift. Ein allmächtiger und systemergebener Zeitungskonzern gerät unter Druck. Eine Bombendrohung trifft ein. Aber da war gar keine Bombe. Es ist überhaupt nichts passiert. Um den Schreiber der Nachricht zu finden, muss Kommissar Jensen in die Vergangenheit des Konzerns einsteigen. Wissen Sie, was Sie von uns verlangen? Der Preis ist hoch. Dieser Mann steht an der Spitze des glanzvollen Zeitungsgebäudes, der Konzernchef. Es ist ein 30-stöckiges Hochhaus. Oder sind es vielleicht 31 Etagen? Mord im 31. Stock von Per Wahlöö. Der zweite Teil heißt Die Katastrophe. Hörspielbearbeitung und Regie Hermann Naber. Und eben der verrät Ihnen jetzt, was bisher geschah. Eine Bombendrohung hält den allmächtigen Pressekonzern in Atem. Kommissar Jensen hat das riesige Gebäude evakuieren lassen, gegen den Widerstand der Konzernleitung, aber es war gar keine Bombe da. Nur ein blinder Alarm? Der anonyme Brief ist auf dem Deckblatt einer Urkunde aufgeklebt, die der Konzern einem Dutzend verdienter Mitarbeiter beim Ausscheiden überreicht hat. Einige sind tot, andere leben im Ausland. Am Ende stehen auf Jensens Liste noch 7 Namen. Der erste, ein vorzeitig pensionierter Vertriebschef, dessen Unterschlagungen vom Konzern vertuscht wurden, scheidet aus. Aber bevor Jensen den zweiten aufsuchen kann, präsentiert die Konzernleitung den Täter. Einen aufsässigen jungen Mann, Protégé des Konzernchefs, dessen Geständnis sich jedoch als falsch erweist. Die Konzernleitung setzt den Polizeichef unter Druck. Sie fühlt sich durch die Recherchen schikaniert. Jensen hat noch 2 Tage Zeit, herauszufinden, wer die Bombendrohung wirklich geschickt hat und was die Formulierung für den von Ihnen verübten Mord bedeutet. In der 16. Revierwache hatte man die Aufgaben des frühen Morgens noch nicht beendet. Neben der Arrestantenaufnahme stand der graulackierte Bus, um die Betrunkenen, die das dritte Mal erwischt worden waren, in Kliniken und Arbeitslager zu bringen. Im Keller trieb das Personal schläfrige, zerzauste Leute aus den Zellen. Die Polizisten waren erschöpft von der Nachtwache. Kommissar Jensen blieb am Tisch des Arztes stehen. Wie war die Nacht? Wir hatten wieder einen Todesfall. Ja? Eine Frau. Gibt's eine Erklärung? Nein. Aber sie hat es angekündigt. Sie habe nur getrunken, um ein Ende zu machen. Und die Polizei habe sie dabei unterbrochen. Ich konnte es nicht verhindern. Schädelbruch. Wie hat sie das angestellt? Sie warf sich gegen die Zellenwand. Es ist sehr schwierig, aber es geht offenbar. Es erfordert Kraft und man muss die Isolierung vorher von der Wand abreißen. Kommissar Jensen ging hinauf in sein Dienstzimmer und machte zwei Eintragungen. Bessere Isolierung in den Arrestzellen. Neuer Arzt. Dann nahm er die Liste mit den Namen der Leute, denen der Pressekonzern bei ihrem Ausscheiden eine Urkunde überreicht hatte. Er schrieb in sein Notizbuch: Nummer 2, Reporter, 42 Jahre alt, geschieden, beendete das Arbeitsverhältnis auf eigenen Wunsch. Der Vorort, in dem der Mann wohnte, lag 20 Kilometer südlich und gehörte zu der Kategorie, die von den Experten im Sozialministerium als Selbstsanierungsgebiet bezeichnet wurde. Was nichts anderes bedeutete, als dass sich diese Siedlungen von selbst in Mülldeponien verwandelten. Jensen hatte Mühe gehabt, die Adresse zu finden. Das langsam verfallende Haus hatte 14 Etagen, der Aufzug war kaputt und er musste bis zur 9. Etage die Treppen hinaufsteigen. Einige Türen standen offen und man sah in die Zimmer, wie sie verlassen worden waren. Dass in einigen Wohnungen noch Menschen lebten, hörte man an den dröhnenden Lautsprecherstimmen vom Vormittagsprogramm des Fernsehens. Polizei? Nüchtern. Und zwar seit Jahren. Jensen, Kommissar im 16. Revier. Ich bin mit einer Ermittlung beschäftigt, die mit Ihrer früheren Stellung und Ihrem ehemaligen Arbeitsplatz zu tun hat. Ja? Ich habe einige Fragen. Kommen Sie heran. Setzen Sie sich bitte. Jensen sah sich um. Die Wohnung erinnerte ihn an seine eigene. Er setzte sich und holte Bleistift und Notizbuch heraus. Wann haben Sie Ihre Stellung im Pressekonzern aufgegeben? Im vergangenen Jahr, kurz vor Weihnachten. Warum haben Sie aufgehört? Zunächst möchte ich wissen, warum Sie mir diese Fragen stellen. Werde ich wegen irgendwas verdächtigt? Ja. Sie sagen nicht, weswegen, wie ich annehme. Nein. Ich kam hierher, als diese Häuser noch neu waren. Und jetzt? Dabei ist das noch gar nicht so lange her. Aber hier werde ich in Ruhe gelassen. Sie waren vorher bei einer anderen Zeitung? Ja. Bei einer Zeitung, die vom Konzern vollkommen unabhängig war. Eine sozialistische Zeitung. Keine glanzvolle Angelegenheit, kleine Auflage. Aber sie wurde von Leuten gelesen, die sich ein Urteil bilden wollten. Genau das Gegenteil der Konzernlinie. Was verstehen Sie unter Konzernlinie? Dem Konzern geht es doch nur um die Schwächen des Publikums, nicht um seine Urteilsfähigkeit. Welche Schwächen? Lieber Bilder betrachten als lesen. Man nennt das intellektuelle Faulheit eine Krankheit des Fernsehzeitalters. Und Ihre Zeitung? Für unsere Leser war die Zeitung das letzte Atemloch im Eis. Aber Ihre Zeitung existiert nicht mehr. Wieso? Wieso? Wir wurden verkauft. Die eigene Partei hat uns an das gegnerische Lager verkauft. Warum? Wirtschaft, Horatio. Was heißt das? Hamlet. Es ging um Geld. Geld ist dabei immer im Spiel. Aber man glaubte wohl auch, es sei möglich, Marxismus und Kapitalismus miteinander zu versöhnen. Man log die Probleme einfach weg, vernebelte sie mit inhaltslosem Geschwätz. In der Presse, im Rundfunk, vor allem im Fernsehen. Das nennt man seit eh und je Unterhaltung. Eine bewährte Methode. Es gab nur drei Schönheitsfehler. Nämlich? Was störte, waren der Alkoholismus, das Ansteigen der Selbstmorde und der Geburtenrückgang. Haben Sie diese Ansichten damals veröffentlicht? Ja. Sind Sie deswegen an den Pressekonzern verkauft worden? Keine Ahnung. Sie haben Ihren neuen Arbeitsplatz gehasst? Den Konzern und die Chefs? Nein, überhaupt nicht. Wenn Sie das annehmen, dann haben Sie mich missverstanden. Ich bin im Konzern gut behandelt worden. Man sprach sogar davon, mich in die Sonderabteilung zu versetzen, in die Abteilung 31. Aber Sie wurden entlassen. Das habe ich mir selber zuzuschreiben. Wieso? Ich habe deren Vertrauen missbraucht, mit Absicht. Worum ging es? Im vorigen Jahr wurde ich ins Ausland geschickt, in ein sozialistisches Land. Übrigens eins von denen, die am sorgfältigsten übersehen werden. Wissen Sie, was ich getan habe? Nein. Ich habe in einer ausführlichen und überwiegend positiven Analyse die politischen und kulturellen Standards dieses Landes verglichen mit den Verhältnissen bei uns. Und das wurde veröffentlicht? Nein. Hatte ich übrigens auch nicht erwartet. Wovon leben Sie? Der Verlag hat sich höchst anständig gezeigt. Die gaben mir 4 Monatsgehälter und ließen mich auf der Stelle gehen. Und außerdem erhielten Sie eine Urkunde. Das stimmt. Ich fand das ziemlich lächerlich. Woher wissen Sie das überhaupt? Wo ist sie? Sie existiert nicht mehr. Wieso? Weil ich sie zusammengeknüllt und weggeworfen habe. Zusammengeknüllt? Wahrscheinlich, sonst wäre sie kaum in den Papierkorb gegangen. Das Ding war ziemlich groß, wenn ich mich richtig erinnere. Warum fragen Sie? Warum heißt diese Sonderabteilung Abteilung 31? Die Büros liegen im 31. Stock. Gibt es den denn? Ja, auf dem Dachboden. Zwischen der Redaktion der Comichefte und der Dachterrasse. Die Aufzüge fahren nicht hinauf. Sind Sie mal dort gewesen? Nein, nie. Die meisten wissen nicht mal von Ihrer Existenz. Werde ich immer noch wegen irgendwas verdächtigt? Nein. Kommissar Jensen saß einige Minuten im Wagen und überflog seine Notizen. Dann holte er die Liste hervor, schlug eine neue Seite auf und schrieb: Nummer 3. Ehemaliger Chefredakteur, 48 Jahre alt, ledig, löste Vertrag auf eigenen Wunsch und mit voller Pension. Das Haus lag in einem Viertel der Oberschicht. Es war ein luxuriöser Neubau mit Wohnungen für Gäste, Konferenzräumen und einem großen Atelier. Es gehörte dem Konzern. Der ehemalige Chefredakteur war eine Frau. Als sie vor ihm stand, meinte Jensen, genau die gleiche Ausstattung in hellblau und rosa auf einem kolorierten Faltblatt in einer der 140 Zeitschriften des Konzerns gesehen zu haben. Oh, ein Mann! Jensen, Kommissar im 16. Revier. Ich bin mit einer Ermittlung beschäftigt, die mit Ihrer früheren Stellung im Konzern zu tun hat. Mein Gott, wie spannend. Ein Detektiv. Ja, treten Sie doch näher. Die ganze Wohnung erinnerte Jensen an ein abnorm übertriebenes Mädchenzimmer für die Tochter eines amerikanischen Millionärs. Setzen Sie sich, mein Lieber. Machen Sie es sich bitte so bequem, wie Sie können in meiner kleinen Bude. Möchten Sie vielleicht ein Glas Sherry? Danke, nein. Also, was kann ich für Sie tun? Wann haben Sie Ihre Stellung aufgegeben? Zum Jahreswechsel. Seien Sie so nett, sagen Sie nicht Stellung. Für uns Zeitungsleute ist es eine Berufung. Wie für einen Arzt oder einen Priester. Die Leser sind unsere geistigen Patienten. Warum haben Sie aufgehört? Weil ich dachte, dass meine Karriere erfüllt sei. Ich hatte mein Ziel erreicht. 20 Jahre lang hatte ich die Zeitschrift von Erfolg zu Erfolg geführt. Als ich sie übernahm, da war sie ja nichts, absolut nichts. Ich machte sie in kürzester Zeit zur größten Frauenzeitschrift des Landes und das ist sie geblieben. Erstaunlich. Das 8-seitige große Horoskop, also auch die Filmbildgeschichten sowie die Tatsachenreihen über Mütter großer Männer, das war meine Idee. Und die Haustierbeilage in 4 Farben. Ich erinnere mich. Aber das sage ich nicht, um Lob oder Schmeicheleien zu hören. Ich habe meine Belohnung bereits erhalten, und zwar in Form von Hunderttausenden von herzerwärmenden Briefen, dankbarer Leser. Sie erhielten... Fragen Sie mich nicht, wie man so etwas erreicht. Man spürt das ganz einfach. Man spürt es, ebenso sicher, wie man weiß, dass jede Frau wenigstens einmal im Leben einen heißen, intensiven Blick erfahren will, voller Begierde. Sie erhielten... Pardon, Kommissar, denn das war zu meiner Zeit selbstverständlich so, als wir Frauen noch ein wenig Feuer in der Hose hatten. Sie erhielten bei Ihrem Ausscheiden eine Urkunde. Natürlich. Möchten Sie sie sehen? Bitte. Hier. Hier, ich habe sie rahmen lassen. Sehen Sie auf der rechten Seite der Text von ergreifender Schlichtheit? Und hier links haben alle bedeutenden Persönlichkeiten unterschrieben. Sogar eine Prinzessin. Das ist das kostbarste Geschenk von den Hunderten, die ich bekommen habe. Und wollen Sie die auch sehen? Danke, das ist nicht nötig. Aber warum sind Sie dann gekommen? Ein Detektiv, der mich über all dies ausfragt. Ich bin nicht befugt, diese Angelegenheit zu erörtern. Da muss ich mich wohl fügen. Jensen nahm seinen Hut und ging zurück zu seinem Wagen. Er nahm sein Notizbuch und schlug eine neue Seite auf. Nummer 4. 52 Jahre alt. Journalist. ledig. Arbeitsverhältnis vertragsmäßig beendet. Diesmal hatte er Glück mit der Adresse. Die Straße lag im benachbarten Stadtteil. Das Schild unter der Klingel bestand aus Buchstaben, die aus einer Zeitung ausgeschnitten und mit Klebestreifen befestigt waren. Ja? Der Mann wirkte älter als erwartet. Vielleicht lag das auch an der unordentlichen Erscheinung und an dem wild wachsenden Bart. Jensen, Kommissar im 16. Revier. Ich bin mit einer Ermittlung beschäftigt, die mit Ihrer früheren Stellung im Pressekonzern zu tun hat. Können Sie ausweisen? Ja. Kommen Sie rein. Ich mache Ihnen einen Stuhl frei. Ja, bitte schön. Setzen Sie sich. Sie sind betrunken. Die meisten Menschen merken es nicht. Wann haben Sie Ihre Stellung aufgegeben? Vor 2 Monaten. Warum fragen Sie? Ich komme gerade von dieser Dame, die bis vor kurzem Chefredakteurin... Was, Sie waren bei diesem Satansbraten zu Hause? Das würde ich nie machen. Sie kennen sie? Und ob. Ich habe bei der Zeitschrift gearbeitet, als sie kam. Entschuldigung. Muss mal einen Schluck trinken. Nachdem Sie es gemerkt haben, spielt es ja keine Rolle mehr. Also, hinter was sind Sie her? Ich brauche gewisse Informationen. Wenn Sie was über den Satansbraten wissen wollen, dann sind Sie bei mir an der richtigen Adresse. Ich könnte Ihre Biografie schreiben. Wissen Sie, wie Sie Chefredakteur der größten Zeitschrift des Landes wurde? Und was Sie vorher war? Nein. Putzfrau! Und wissen Sie, wo sie sauber machte? Nein. Im Allerheiligsten. Oh, sie war hübsch. Verdammt hübsch, ja. Um 6 Uhr kamen damals die Putzfrauen. Alle. Außer ihr. Sie war schon eine Stunde früher da und dann saß der Chef meistens noch in seinem Zimmer. Zur Sache. Ja. Um genau 16:45 öffnete sie die Tür zum Chefzimmer, sah hinein, sagte Verzeihung und schloss sie wieder. Ich erinnere mich noch sehr gut, wie sie aussah. Sie trug einen hellblauen Rock, weiße Holzpantinen und um den Kopf ein weißes Tuch. Und sie ging immer mit nackten Beinen. So. Ja. Es dauerte nicht lange, bis der Chef auf sie aufmerksam wurde. Und? Er drehte durch, völlig. Aha. Eines Abends kam sie, als alle anderen Putzfrauen schon gegangen waren. Es war dunkel in seinem Zimmer. Aber sie wusste, dass er da war. Sie ging einige Male im Korridor auf und ab, klapperte mit den Holzschuhen, nahm ihren Eimer, ging rein und schloss die Tür hinter sich. Es war fantastisch. Waren Sie dabei? Nein. Der Konzernchef stand im Netzunterhemd hinter der Tür und stürzte sich auf sie mit Geheul. Er riss ihr die Kleider runter, kippte den Scheuereimer um, schmiss sie auf den Teppich und setzte sich auf sie. Sie schlug und schrie und... Sie waren also doch dabei? Nein! Was meinen Sie wohl, was dann passierte? Ich bin sehr gespannt. Eine Woche später kam eine interne Mitteilung, dass unser Chefredakteur abgelöst worden sei. Und eine Viertelstunde später fegte sie in die Redaktion und die Hölle brach los. Ja? Sie ersetzte praktisch das ganze Personal durch die sagenhaftesten Idioten. Innerhalb eines halben Jahres gelang es ihr, die Auflage zu verdoppeln. Aber nicht ein einziges Komma stand an der richtigen Stelle. Man durfte nicht mehr Lokomotive schreiben, ohne zu erklären, dass dies ein Apparat auf Rädern sei, der auf Eisenschienen läuft und Waggons zieht. Aber die Leute kauften das. Und sie machte weiter, ein verdammtes Jahr nach dem anderen. Schließlich gelang es, sie loszuwerden. Aber das war nicht billig. Der Konzernchef soll angeblich 250.000 in Bar hingeblättert haben, damit sie sich vorzeitig bei vollem Gehalt pensionieren ließ. Warum haben Sie aufgehört? Ja, was spielt das für eine Rolle? Warum haben Sie aufgehört? Ich wurde rausgeschmissen, einfach so, ohne einen Pfennig Entschädigung, in all den Jahren. Aus welchem Grund? Na, die wollten mich los sein, es sah wohl nicht gut genug aus, nehme ich an. Ich war kein würdiger Botschafter des Verlags. Gab es einen konkreten Anlass? Ja, ich habe schon mal einen Schluck getrunken im Büro. Und deswegen mussten Sie gehen? Ja. Und Sie haben nicht protestiert? Nein. Warum nicht? Na, weil es sinnlos war. Der Personaldirektor war zugleich Vorsitzender der Gewerkschaft. Sei es ja sinnlos, sich mit dem anzulegen. Und das hat sie verbittert. Ach, glaube ich nicht. Die Zeiten sind vorbei. Wer ist denn heutzutage schon verbittert? Sie erhielten eine Abschiedsurkunde, als Sie aufhörten. Ja, glaube ich ja. Haben Sie sie noch? Weiß nicht. Zeigen Sie sie mir. Das will ich weder, noch kann ich es. Ist sie hier in der Wohnung? Keine Ahnung. Und selbst wenn sie hier wäre, könnte ich sie nicht finden. Würden Sie hier was finden? Nee. Ja. Auf Wiedersehen. Hoffentlich nicht. In seinem Wagen schaltete Kommissar Jensen das Funkgerät ein, rief einen Einsatzwagen und gab die Adresse an. Ja, Trunkenheit im Hause. Bringen Sie ihn zur Wache im 16. Bezirk. Es eilt. Ende. Auch zur nächsten Adresse war es nicht weit. Das Haus war nicht neu, aber gut erhalten. Licht drang durch den Briefkastenschlitz. Jensen nahm sein Notizbuch. Nummer 5. Artdirektor, 20 Jahre alt. Ledig, auf eigenen Wunsch entlassen. Auch Nummer 5 war eine Frau. Wer ist da? Polizei. Quatsch. Ich habe ein für alle Mal gesagt, ich will nicht. Öffnen Sie. Nein, ich will nicht. Aufmachen. Ach, hauen Sie ab. Lassen Sie mich in Ruhe. Bestellen Sie Ihnen groß, dass ich nicht will. Polizei, aufmachen. Das geht mir jetzt verdammt nochmal zu weit. Die Frau war sehr jung, hatte dunkles Haar, tiefgraue Augen und eine feste Kinnlinie. Sie trug ein kariertes Hemd, Jeans und Gummistiefel. Sie war langbeinig und auffallend schlank um die Taille, aber die Hüften wirkten breit. Als sie sich bewegte, sah er, dass sie unter dem Hemd nichts anhatte. Ihr Haar war kurz geschnitten und ungekämmt und sie benutzte offensichtlich keine Kosmetika. Sie erinnerte ihn an Frauen auf Bildern aus früherer Zeit. Sie war dabei, einen alten Schaukelstuhl anzustreichen. Also? Jensen, Kommissar im 16. Revier. Ich bin mit einer Ermittlung beschäftigt, die mit Ihrer früheren Stellung und mit Ihrem ehemaligen Arbeitgeber zu tun hat. Er hat also nicht gelogen. Er ist hingegangen und hat die Polizei auf mich gehetzt. Das ist nicht zu fassen. Aber eins will ich von Anfang an klarstellen. Ich lasse mich nicht einschüchtern. Jensen nahm sein Notizbuch heraus. Wann haben Sie Ihre Stellung aufgegeben? Vor 14 Tagen. Aufgegeben ist gut. Ich habe einfach drauf gepfiffen und bin nicht mehr hingegangen. Ist das gesetzwidrig? Wie lange waren Sie beim Konzern angestellt? 2 Wochen. Haben Sie noch mehr so dumme Fragen? Warum haben Sie aufgehört? Gott, was glauben Sie wohl? Weil ich es nicht mehr aushielt. Sie waren Artdirektor? Quatsch, ich war Assistentin in der Layoutabteilung. Kleistermieze. Warum haben Sie aufgehört? Gott im Himmel, kommandieren die auch schon die Polizei. Sagen Sie Ihrem Arbeitgeber, dass es sicher Kliniken gibt, in die er besser passt als in mein Bett. Warum haben Sie aufgehört? Ich bin gegangen, weil ich es nicht mehr aushielt. Was? Er hat mich bereits nach einigen Tagen aufs Korn genommen. Einfach so? Ein befreundeter Fotograf hatte mich gebeten, ihm Modell zu stehen für ein Foto. Für irgendeine medizinische Untersuchung oder so. Und das Bild hat er gesehen. Und? Ich bin mit ihm essen gegangen und habe ihn hinterher mit nach Hause genommen. Hierher? Ja. Und was passierte? Was? Er saß dort drüben auf dem Fußboden und hielt 3 Stunden meinen Fuß. Als ich schließlich aufstand, mich auszog und ins Bett ging, weil mir das zu blöd wurde, da hat ihm fast der Schlag getroffen. Es geben mir lauter überflüssige Auskünfte. Er hat mir 3 Wochen lang die Hölle heiß gemacht, Tag ein, Tag aus. Er braucht mich, er braucht meinen einfachen, natürlichen Instinkt. Ich sollte Chefin von Gott weiß was werden. Ich und Chefin. Sie erhielten eine Art Abschiedsurkunde, als Sie aufhörten? Ja, aber... Zeigen Sie sie mir. Hier. Sieht gar nicht mehr gut aus. Jensen öffnete das Faltblatt. Jemand hatte dem goldenen Text große rote Ausrufungszeichen verpasst. Auch das Vorsatzblatt war mit roter Farbe bekritzelt. Ja, sowas sollte man nicht tun. Aber ich war so wütend. Kommissar Jensen steckte das Notizbuch in die Tasche. Wiedersehen. Der 6. Tag war um. Kommissar Jensen hatte noch eine Frist von genau 24 Stunden. Zu Hause schlug er eine neue Seite in seinem Notizbuch auf. Er schrieb nach einem Blick auf die Liste. Nummer 6, 38 Jahre alt, geschieden, Öffentlichkeitsarbeit, versetzt in einen anderen Tätigkeitsbereich. Der Ort lag 200 Kilometer entfernt und er rechnete mit einer Fahrzeit von 3 Stunden. Es war Sonntag. Um 9 Uhr fuhr er durch einen sonntagsleeren, dicht besiedelten Ort, der aus 1000 identischen Reihenhäusern bestand, die im Rechteck um eine Fabrik gruppiert waren. Dicke, gelbliche Rauchsäulen kamen aus den Fabrikschornsteinen. In einigen 100 Metern Höhe breiteten sich die Gaswolken aus und sanken langsam wieder auf die Stadt herab. Eine Viertelstunde später war er am Ziel. Es war ein modernes Wochenendhaus an einem Hang oberhalb eines Sees mit graubraunem Wasser. Die Luft war vom Gestank der Fabrik verpestet. Vor dem Haus stand ein korpulenter Mann im Morgenrock und Pantoffeln. Jensen, Kommissar im 16. Revier. Ich bin mit einer Ermittlung beschäftigt, die Ihrer früheren Stellung und Ihrem ehemaligen Arbeitsplatz gilt. Was wollen Sie? Ich habe einige Fragen. Kommen Sie rein. In den beiden Räumen waren Teppiche, Aschenbecher, Stahlrohrmöbel, die so aussahen, als hätte man sie aus dem Verlag direkt hierher verfrachtet. Wann haben Sie Ihre Stellung aufgegeben? Vor 3 Monaten. Warum sind Sie gegangen? Wenn Sie die Urkunde sehen wollen, ich habe sie nicht hier. Sie liegt noch in der Wohnung meiner Frau in der Stadt. Warum sollte ich Ihre Urkunde sehen wollen? Ich weiß nicht. Haben Sie Ihr Telefon? Nein, hier ist keins. Gehört Ihnen dieses Haus? Nein. Wem gehört es? Dem Konzern. Ich erhole mich hier, bevor ich die neue Aufgabe übernehme. Welche Aufgabe? Kann ich nicht sagen. Welche Stellung hatten Sie im Konzern? Zuerst war ich Sportreporter, dann Chefredakteur. Zuletzt war ich in der Werbung. Ich bin viel gereist. Warum sind Sie gegangen? Müssen Sie mich noch länger quälen? Das führt doch zu nichts. Wissen Sie, warum ich hier bin? Keine Ahnung, wirklich. Ich bin nur ein ganz gewöhnlicher Bursche, der Pech gehabt hat. Gehen Sie jetzt bitte. Außerdem ist nicht alles so, wie die Leute sagen. Es ist ganz einfach nicht wahr. Jedenfalls nicht alles. Was behauptet man denn über Sie, das nicht wahr ist? Okay, zum Teufel. Ja, der Chef kriegte Angst und sprang über Bord. Aber das war nicht meine Schuld. Wann geschah das? Während der Regatta. Das wissen Sie doch ebenso gut wie ich. Ich war an Bord, weil er glaubte, ich verstünde was vom Segeln. Er wollte gewinnen. Und als dann die Bö kam und ich mich über die Reling lehnte, um auszugleichen, da glaubte er wohl, wir würden kentern. Er stieß einen Schrei aus und sprang ins Wasser. Und ich? Ja, ich konnte nur weitermachen. Hätte ich nur meinen Mund gehalten, dann wäre nichts passiert. Aber ich dachte, es sei eine lustige Geschichte. Bis ich begriff, dass ich diese guten Jobs nur bekam, weil sie mich außer Landes haben wollten. Zeigen Sie mir das Telegramm. Welches Telegramm? Ich habe kein Telegramm. Sie lügen. Nein. Nein, Sie werden mich nicht reinlegen. Ich sag nichts mehr. Zeigen Sie mir das Telegramm. Es gibt kein Telegramm. Sie haben es vernichtet? Daran erinnere ich mich nicht. Wie lautet der Text? Daran erinnere ich mich nicht. Wer hat es unterzeichnet? Daran erinnere ich mich nicht. Warum haben Sie Ihre Stellung daran aufgegeben? Daran erinnere ich mich nicht. Wo wohnt Ihre frühere Ehefrau? Daran erinnere ich mich nicht. Wo waren Sie vor einer Woche daran um diese Zeit? Ich mich nicht. Waren Sie hier? Ich erinnere mich daran nicht. Jensen klappte sein Notizbuch zu und steckte es in die Tasche. Was ist die Abteilung 31? Daran erinnere ich mich nicht. Arschloch. Als Jensen zurückkam, war die Stadt immer noch menschenleer. Es war Fußballzeit und wer sich nicht mit seinem Wagen beschäftigte, saß zu Hause vor dem Fernseher. Fußballspiele waren nur noch für Übertragungen bestimmt. Man spielte ohne Zuschauer in großen, klimatisierten Fernsehstudios. Jensen hielt an einem Schnellimbiss und bestellte eine Bouillon. Er nahm sein Notizbuch heraus, schlug eine neue Seite auf und schrieb nach einem Blick auf seine Liste. Nummer 7, Journalist, ledig, 58 Jahre alt, auf eigenen Wunsch entlassen. Als er wieder westwärts fuhr, begann es zu dämmern. Es blieben noch 6 Stunden bis Mitternacht. Das Viertel, zu dem er fuhr, lag nicht weit vom Stadtzentrum. Es war hauptsächlich von Beamten bewohnt. Die Straße war eng und spärlich beleuchtet. Hinter Alleebäumen standen 1- oder 2-geschossige Reihenhäuser. An einem klingelte Jensen, aber niemand machte auf. Jensen wartete im Wagen. Nach 15 Minuten kam ein kleiner Mann mit Velourhut und graumeliertem Ulster den Fußweg entlang. Er schloss die Haustür auf und ging hinein. Jensen wartete, bis er Licht sah, dann stieg er aus und klingelte. Ja, bitte. Jensen, Kommissar im 16. Revier. Ich bin mit einer Ermittlung beschäftigt, die mit Ihrer früheren Stellung und Ihrem früheren Arbeitsplatz zu tun hat. Kommen Sie rein. Das Zimmer war ziemlich groß. An den Wänden Regale mit Büchern und Zeitschriften. Setzen Sie sich bitte. Mitten im Zimmer standen an einem niedrigen Tisch 3 Sessel. Jensen setzte sich und zog sein Notizbuch heraus. Womit kann ich Ihnen dienen? Mit ein paar Auskünften. Fragen Sie. Wann haben Sie Ihre Stellung aufgegeben? Ende Oktober vergangenen Jahres. Wie lange haben Sie im Konzern gearbeitet? 15 Jahre und 4 Monate. Warum haben Sie aufgehört? Weil ich den Wunsch hatte, wieder ins Privatleben zurückzukehren. Ich verließ das Unternehmen auf eigenen Wunsch durch die übliche ordentliche Kündigung. Darf ich Ihnen etwas anbieten? Eine Tasse Tee? Gern, ja. Jensen schaute sich um. Die übersichtliche Ordnung im Zimmer war auffallend. Trotz der vielen Bücher, Zeitungen und Papiere wirkte alles durchdacht und wohlgeordnet bis zur Pedanterie. Wo arbeiten Sie gegenwärtig? Ich bin finanziell unabhängig und brauche deshalb für meinen Lebensunterhalt nicht zu arbeiten. Womit beschäftigen Sie sich? Ich widme den größten Teil meiner Zeit dem Lesen. Als Sie Ihre Stellung aufgaben, erhielten Sie da eine Urkunde? Ja, das ist richtig. Haben Sie die noch? Möchten Sie sie sehen? Geben Sie zu, dass Sie einen anonymen Drohbrief an die Konzernleitung geschickt haben? Wann soll das gewesen sein? Ungefähr um diese Zeit, vor einer Woche. Nein, das gebe ich nicht zu. Ich nehme an, dass ich nicht der Erste bin, den Sie in dieser Angelegenheit befragen. Nein. Welche Position haben Sie im Konzern bekleidet? Ich war Kulturredakteur. Hatten Sie Einblick in die Organisation des Verlages? So einigermaßen. Wissen Sie etwas über die sogenannte Sonderabteilung im 31. Stock? Ja. Wissen Sie, womit die sich befasst? Das sollte ich wohl wissen. Ich gehörte der Sonderabteilung 15 Jahre und 4 Monate an. Womit befasst sie sich? Mit nichts. Mit überhaupt nichts. Erklären Sie das. Sie haben es eilig, nicht wahr? Ja. Am einfachsten ist es wahrscheinlich, wenn ich von mir erzähle. Ich wurde Kulturredakteur, weil ich von Anfang an nicht daran glaubte, Schriftsteller werden zu können. Dabei war das Schreiben meine einzige Leidenschaft. Ich arbeitete viele Jahre bei einer privaten Tageszeitung. Dort ging es im Feuilleton nicht nur um Informationen über Kunst, Literatur, Theater, Musik, sondern auch um Gesellschafts- und Kulturpolitik. Für mich und für einige andere waren diese aktuellen Auseinandersetzungen das Wichtigste im Beruf. Wir waren häufig von allen gängigen Anschauungen weit entfernt. Hören Sie? Ja, es regnet. Man nannte uns Kulturrevolutionäre und das waren wir auch, obwohl unsere Zeitung sich im Privatbesitz befand und sozialistisch war. Ich sehe, Sie werden ungeduldig. Gut, ich werde versuchen, die komplizierte Geschichte zu vereinfachen. Ich bitte Sie darum. Damals begann sich die Gesellschaftsstruktur zu verändern. Zuerst langsam und unmerklich, dann mit wachsender Geschwindigkeit. Die Wohnungsfragen wurden gelöst, die Kriminalität nahm ab, Jugendprobleme begann man zu überwinden. Nur wenige von uns waren argwöhnisch. Ich nehme an, Sie wissen, was dann geschah. Nein. Pressekonzentration. Man begann, alle publizistischen Betriebe unter einen Hut zu bringen. Verlag um Verlag, Zeitung um Zeitung wurden vom Konzern gekauft. Die Zeitung, bei der ich arbeitete, auch über irgendeinen Strohmann. Das Feuilleton wurde aufgegeben, es galt als überflüssig. Kultur war nicht mehr gefragt. Jensen sah auf seine Uhr, 20.05 Uhr. Zu meinem Erstaunen wurde ich nach Monaten vom Konzern zu einem Gespräch über eine eventuelle Anstellung eingeladen. Geben Sie zu, dass Sie einen anonymen Drohbrief an die Konzernleitung geschrieben haben. Nein, noch nicht. Ich ging hin voller Skepsis. Die Herren waren äußerst zuvorkommend. Sie machten mir einen Vorschlag, der mich verblüffte. Ich erinnere mich noch genau an die Formulierung. Die freie Diskussion dürfe nicht aussterben. Selbst wenn die Gesellschaft auf dem Wege der Vollendung sei, werde es immer noch Themen geben, über die man diskutieren könne. Die freie Diskussion gehöre, selbst wenn sie überflüssig sei, zu den Voraussetzungen des Idealstaates. Die bestehende Kultur, welche Form sie auch immer annehmen werde, solle gepflegt werden und der Nachwelt erhalten bleiben. Zuletzt sagten sie, dass der Konzern, nachdem er für die gesamte Publizistik des Landes die Verantwortung übernommen habe, auch bereit sei, die Verantwortung für die Kultur zu übernehmen. Man plane die Herausgabe der ersten umfassenden und völlig ungebundenen Kulturzeitschrift des Landes. Unter Beteiligung der besten und streitbarsten Geister. Geben Sie zu. Man behandelte mich sehr korrekt. Sie machten einige respektvolle Andeutungen über meine oft geäußerten Ansichten über die Wochenpresse, schüttelten mir die Hand, als gehe es um eine Tischtennispartie, und sagten, sie freuten sich auf die Aussicht, meine Auffassungen zu widerlegen. Zum Schluss machte man mir ein konkretes Angebot, aber ich durfte mit niemandem darüber reden. Es gibt ja keine offizielle Zensur in unserem Land, nicht wahr? Nein. Dennoch ist die Zensur hier unerbittlicher und konsequenter, als sie in einem Polizeistaat jemals sein könnte. Warum? Erklären Sie das. Warum? Es begann mit dem Geheimhaltungsgesetz, das immer öfter und rigoroser angewendet wurde. Es gelang den Militärs, den Juristen und Politikern weiszumachen, dass alle möglichen Kleinigkeiten für die Sicherheit des Staates wesentlich seien. Und? Wir stellten fest, dass in immer größerem Ausmaß auch zweitrangige Prozesse hinter verschlossenen Türen entschieden wurden. Gleichzeitig wurde offenbar, und ich erinnere mich genau, mit welcher Verblüffung ich diesen Umstand registrierte, dass einige mehr oder weniger hochstehende staatliche und kommunale Beamte die Möglichkeit hatten, Ermittlungen und Angelegenheiten, die ihre eigene Verwaltung berührten, für geheim zu erklären. Die absurdesten Nichtigkeiten, wie etwa ein Gutachten über einen kommunalen Müllabladeplatz und Ähnliches, wurden als geheim deklariert, ohne dass jemand etwas dagegen unternahm. Das ist es, was Sie unter Zensur verstehen? Ja. Diese Unterdrückung von Informationen nenne ich Zensur. Am unerbittlichsten wurde diese Zensur durch die Presse ausgeübt. Häufig nicht aus Böswilligkeit oder Tücke, sondern aus Gründen, die man moralische Verantwortung nannte. Über die moralische Eignung der Leute, die diese Verantwortung ausüben, wird natürlich geschwiegen. Zur Sache. Das konkrete Angebot, das man mir machte, war ungemein verlockend. Der Verlag plante also, diese formidable Zeitschrift herauszubringen. Sie sollte von den besten und explosivsten und dynamischsten kulturellen Persönlichkeiten des Landes geschrieben und redigiert werden. Ich erinnere mich genau an diese Formulierung. Man meinte, ich gehörte zu dieser Kategorie. Und ich kann nicht leugnen, dass ich mich geschmeichelt fühlte. Und sollten alle denkbaren Hilfsmittel zur Verfügung stehen. Weiter. Man machte uns außerdem klar, dass es ein fundamentales Prinzip der Branche sei, alle neuen Zeitschriftenprojekte mit vollständiger Geheimhaltung zu umgeben. Sonst könnte ja irgendjemand die ganze Idee stehlen. Sie hatten einen Arbeitsvertrag. Ja, der war erstaunlich vorteilhaft. Ich sollte innerhalb vernünftiger Grenzen mein Gehalt selbst bestimmen. Ist Ihnen das gelungen? Die Summe, auf die wir uns einigten, sollte so abgerechnet werden, dass alles, was ich schrieb, honoriert und darüber Buch geführt werden sollte. Selbst wenn sämtliche Honorare die vorher vereinbarte Summe nicht abdeckten, sollte diese dennoch ausbezahlt werden. Und Sie wurden zum Schuldner? Ja. Nein, es lag ja bei mir, diese Schuld wieder auszugleichen. Worauf es ankam, war, dass ich meine Stellung nicht aufgeben durfte, ohne eventuelle Schulden beim Verlag zurückgezahlt zu haben. Sie haben unterschrieben? Ja, ich unterschrieb. Der Arbeitsvertrag garantierte mir ein höheres Einkommen, als ich es je gehabt hatte. Später erwies es sich, dass alle anderen ähnliche Verträge unterschrieben hatten. Eine Woche danach begann ich mit der Arbeit in der Sonderabteilung. War das der offizielle Name? Ja, das mit der Abteilung 31 kam später. Wir wurden nämlich in den 31. Stock gesteckt, in den obersten Stock des Gebäudes. Die Büros dort waren ursprünglich als Lager- oder Dachräume gedacht. Kaum einer wusste, dass es sie gab. Die Aufzüge fuhren nicht bis hinauf. Und die einzige Verbindung war eine enge Wendeltreppe aus Eisen. Es gab dort auch keine Fenster, nur einige Lichtschleusen im Dach. Uns dort oben hinzustecken hatte einen doppelten Zweck, sagten sie. Einmal hätten wir dort völlige Ruhe zum Arbeiten und dann werde es während der Vorbereitungszeit mit der Geheimhaltung leichter sein. Das übrige Personal? Wir hatten andere Arbeitszeiten, übrigens bedeutend kürzere. Damals kam uns das ganz plausibel vor. Wundert Sie das? Mhm. Wir begannen also zu arbeiten. Zuerst unter sehr großer Anspannung. Sie müssen sich das vorstellen. 2 Dutzend streitbare Kapazitäten, die von früher her keinen gemeinsamen Nenner hatten. Zur Sache. Nach 8 Monaten lag die erste Nullnummer im Druck vor. Es war eine sehr gute, kühne Nummer. Und sie wurde von der Verlagsleitung äußerst positiv aufgenommen, obwohl viele Artikel die Aktivitäten des Konzerns kritisierten, vor allem die Wochenpresse. Man hielt uns nur an, schneller zu produzieren. Solange wir nicht alle 14 Tage eine neue Ausgabe garantieren konnten, war an ein regelmäßiges Erscheinen nicht zu denken. Wie lange ging das so? 2 Jahre. Die ganze Zeit über wurde die Zeitschrift gedruckt. Wir erhielten von jeder Nummer 10 Belegexemplare, die wir aber nicht aus der Redaktion mitnehmen durften. Das wurde kontrolliert? Ja, das wurde kontrolliert. Weiter. Als wir soweit waren, sagte man uns, es sei jetzt nur noch nötig, der Zeitschrift ein neues Layout zu geben, eine neue Form, mit der sie sich gegen die Konkurrenz auf dem Markt behaupten könne. Erst als die von einer seltsamen Expertengruppe vorgenommene Umgestaltung schon 8 Monate ohne Ergebnis gedauert hatte, kam es dazu, dass... Das war's. Ja, dass wir endlich in ganzem Ausmaß zu verstehen anfingen, was die da mit uns machten. Als wir dann protestierten, beschwichtigten sie uns. Womit? Indem sie eine größere Auflage druckten und behaupteten, die Auflage würde an alle Tageszeitungen und alle wichtigeren Instanzen geschickt. Und erst als wir definitiv festgestellt hatten, dass der Name der Zeitschrift nie erwähnt und ihr Inhalt nie kommentiert wurde, wussten wir, dass die Auflage nie verteilt worden war. Seitdem. Ja? Seitdem dauert diese Ungeheuerlichkeit an. Tag für Tag, Monat für Monat. Jahr für Jahr hat die Kulturelite des Landes in den gespenstischen Büros gesessen und eine Zeitschrift gebastelt. Die niemals publiziert wurde. Ja. Warum haben Sie nicht aufgehört? Auf die Frage habe ich gewartet. Die Antwort ist sehr einfach, wir konnten nicht. Erklären Sie das. Wegen der vertraglich vereinbarten Verrechnung der Gehälter und Honorare. Bereits nach den ersten 6 Monaten war ich dem Verlag mehr als die Hälfte des Geldes schuldig, das ich verdient hatte. Nach 5 Jahren hatte sich die Summe verfünffacht. Nach 15 war sie astronomisch. Zumindest für Leute in gewöhnlichen finanziellen Verhältnissen. Es war eine sogenannte technische Schuld. Wir erhielten regelmäßig eine Mitteilung über ihren Zuwachs. Aber keiner forderte uns auf, den Betrag zurückzuzahlen. Erst wenn einer die Abteilung 31 verlassen wollte, präsentierten sie uns die Rechnung. Aber Sie sind gegangen? Ja. Dank eines einzigartigen Zufalls. Ich erbte ein Vermögen. Ganz unerwartet. Obwohl es ganz beträchtlich war, ging fast die Hälfte darauf, um die Forderung des Verlages einzulösen. Geben Sie zu. Verstehen Sie die ganze Bedeutung von dem, was ich gesagt habe? Das ist Mord, was da im 31. Stock geschieht. Intellektueller Mord. Viel abscheulicher und unappetitlicher als physischer Mord. Mord an unzähligen Ideen. Mord an der Meinungsbildung, an der Redefreiheit. Die Auslöschung der Kultur. Geben Sie zu. Sie werden natürlich einwenden, dass es uns doch allen gut ging. Ja, außer den Neuen, die verrückt wurden oder krepierten oder sich das Leben nahmen. Und dass es den Konzern viel Geld kostete, eine Zeitschrift zu machen, die nie publiziert wurde. Geben Sie zu, dass Sie... Ja, selbstverständlich. Sie haben übrigens von Anfang an gewusst, dass ich es war. Aber ich wollte zunächst einiges klarstellen. Sie geben also zu, den Brief geschickt zu haben? Ja. Ihr Motiv? Ich schrieb den Brief, um eine Reaktion zu provozieren. Aber kein Wort wurde über das Ereignis veröffentlicht. Kein Hinweis. Kein Kommentar. Sind Sie bereit, Ihr Geständnis in Gegenwart eines Zeugen zu wiederholen und ein Protokoll zu unterschreiben? Gewiss. Im Übrigen sollten Sie keine Schwierigkeiten haben, hier im Haus alle Beweismittel zu finden, die Sie brauchen. Der Mann stand auf und ging zu einem Regal. Ich werde als Beweismittel eine Nummer der Zeitschrift vorlegen, die nie veröffentlicht worden ist. Die letzte, die hergestellt wurde, ehe ich aufhörte hier. Die Zeitschrift sah sehr nüchtern aus, aber der Inhalt war verblüffend. Jensen blieb an einer Stelle hängen, in der auf die physischen Aspekte der fallenden Geburtenrate und der sexuellen Verarmung hingewiesen wurde. Zwei große Bilder nackter Frauen flankierten den Text. Sie repräsentierten offenbar verschiedene Typen. Die eine erinnerte ihn an die Fotos in dem versiegelten Umschlag, den er im Schreibtisch des Chefredakteurs gefunden hatte. Ein flacher und gerader, gut genährter Körper mit schmalen Hüften und abrasiertem oder nicht vorhandenem Schamhaar. Auf dem anderen Bild war die junge Frau zu sehen, in deren Wohnung er sich 24 Stunden zuvor an einen Türpfosten gelehnt und ein Glas Wasser getrunken hatte. Sie stand aufrecht da mit hängenden Armen und leicht auseinandergesetzten Füßen. Sie hatte große, dunkle Brustwarzen, breite Hüften und einen gewölbten Bauch. Aus ihren Lenden schoss üppiges, schwarzes Haar hoch. Trotzdem war die Scham auf dem Bild zu erkennen. Sie schien sich aus dem Winkel zwischen den Oberschenkeln zu drängen. Diese Aufnahme war schwer zu beschaffen. Solche Frauen werden immer seltener. Jensen legte die Zeitschrift zusammen und sah auf die Uhr. 21.06 Uhr. Packen Sie ein paar Sachen ein. Sie beendeten ihr Gespräch im Wagen. Ich habe noch etwas zu gestehen. Was? Die werden morgen zur gleichen Zeit einen identischen Brief erhalten. Ich hatte ihn gerade eingeworfen, als Sie kamen. Warum? Ich gebe so leicht nicht auf. Was wissen Sie über Sprengstoff? Weniger als der Verlagsdirektor über Hegel weiß. Was soll das heißen? Das soll heißen überhaupt nichts. Ich habe nicht einmal den Militärdienst abgeleistet. Ich war bereits damals Pazifist. Wenn ich alle Armeevorräte zur Verfügung hätte, würde ich dennoch nichts zusammensetzen können, das explodiert. Glauben Sie mir? Ja. Hat Ihnen jemals vorgeschwebt, das Gebäude wirklich zu sprengen? Ja. Wenn ich in der Lage gewesen wäre, eine Bombe zu konstruieren, und wenn ich hätte sicher sein können, dass niemand zu Schaden kommt, dann hätte ich das Gebäude gesprengt. Nun wurde es sozusagen eine symbolische Bombe. Der Prozess wird wohl nicht öffentlich sein. Ich weiß nicht. Jensen schaltete das Tonbandgerät unter dem Armaturenbrett ab. Er lieferte den Mann ein, ging hinauf in sein Zimmer und rief den Chef der Zivilstreife an. Ja? Sie haben die Adresse? Ja. Nehmen Sie zwei Mann und gehen Sie hin. Sammeln Sie alles Beweismaterial, das Sie finden können. Es eilt. Verstanden. Noch was? Ja? Schicken Sie einen Untersuchungsbeamten hinunter zum Isoliertrakt. Es geht um ein Geständnis. Verstanden. Jensen sah auf die Uhr. Es blieben noch 2 Stunden und 25 Minuten bis Mitternacht. Jensen. Jensen, was haben Sie die ganze Zeit gemacht? Die Ermittlungen sind abgeschlossen. Ich suche Sie seit 2 Tagen. Die Sache hat eine neue Wendung genommen. Was meinen Sie übrigens mit abgeschlossen? Der Schuldige ist gefunden worden. Hat er gestanden? Ja. Er hat den Brief geschrieben? Ja. Jensen, der Konzernchef muss sofort unterrichtet werden. Ja. Ich meine, Sie sollten die Nachricht persönlich überbringen. Verstanden. Vielleicht ist es ganz gut, dass ich Sie nicht früher erreichen konnte. Ich verstehe nicht. Die Konzernleitung hat sich gestern mit mir in Verbindung gesetzt. Über den Minister. Sie hielten es für das Ratsamste, die Ermittlungen abzubrechen. Sie waren sogar bereit, die Anzeige zurückzunehmen. Soweit ich sehen kann, besteht jetzt eine ganz andere Situation. Ja. Sie wissen, was Sie zu tun haben, Jensen. Strengste Geheimhaltung, wie immer. Gut. Da ist noch etwas. Was noch? Der Täter hat offenbar noch einen Drohbrief geschrieben, der dem ersten gleicht. Er wird morgen eintreffen. Ist er harmlos? Wahrscheinlich. Wenn nicht, sind wir in der einzigartigen Lage, 16 Stunden vor der Ausführung eines Verbrechens den Schuldigen bereits in Verwahrung zu haben. Ja, das Wichtigste ist jetzt, dass wir den Konzernchef unterrichten. Ich glaube, es ist gut, wenn Sie das übernehmen. In Ihrem eigenen Interesse. Sie müssen ihn noch heute Abend erreichen. Verstanden. Jensen. Ja. Sie haben gute Arbeit geleistet. Ende. Der Landsitz des Konzernchefs lag 30 Kilometer weiter östlich an einem See, in einem Gebiet mit verhältnismäßig unberührter Natur. Er wurde von einem Dienstmädchen eingelassen. Eine Uhr im Haus schlug 11. Er stand da mit dem Hut in der Hand und wartete. Nach 5 Minuten kam die Frau des Konzernchefs. Ich weiß nicht, wie Sie sich das vorstellen. Um diese Zeit. Mein Mann fühlte sich nicht wohl und hat sich hingelegt. Die Sache ist wichtig, es eilt. Warten Sie. Nach einigen Minuten kam sie zurück. Wenn Sie das Telefon dort drüben nehmen, können Sie mit ihm sprechen. Aber nur ganz kurz. Jensen nahm den Hörer ab. Sie haben ihn verhaftet, höre ich? Ja, er ist festgenommen. Wo ist er? In den nächsten 3 Tagen im Arrest des 16. Reviers. Ausgezeichnet. Der Mann ist natürlich geisteskrank. Ist bei Ihren Ermittlungen noch etwas anders herausgekommen? Nichts von Interesse. Ausgezeichnet. Ich wünsche Ihnen einen guten Abend. Da ist noch etwas. Na, fassen Sie sich kurz. Es ist spät und ich hatte einen anstrengenden Tag. Ehe der Mann festgenommen wurde, hatte er anscheinend einen weiteren Brief eingeworfen. Ach, wissen Sie, was drinsteht? Nach seiner Aussage hat der Brief den gleichen Wortlaut wie der vorige. Das Schweigen dauerte so lange, dass Jensen zu glauben begann, das Gespräch sei zu Ende. Er droht also mit einem neuen Bombenanschlag. Offenbar. Könnte er die Möglichkeit gehabt haben, eine Sprengladung ins Haus zu schmuggeln und zu verstecken? Das erscheint unwahrscheinlich. Aber es kann nicht ganz ausgeschlossen werden. Nein. Jedoch muss es als äußerst unwahrscheinlich angesehen werden. Ach, der Mann ist offenkundig geisteskrank. Das ist alles sehr unangenehm. Aber wenn irgendwelche Vorkehrungen getroffen werden sollten, kann es ja kaum vor morgen geschehen. Ich wünsche Ihnen einen guten Abend. Auf dem Heimweg in die Stadt wurde Jensen von einer großen schwarzen Limousine überholt. Der Wagen sah aus wie der vom Konzernchef, aber Jensen war sich nicht sicher. Zu Hause zog er sich im Dunkeln aus. Sein letzter bewusster Eindruck war eine Empfindung von Isolation und Unzufriedenheit. Als er die Augen öffnete, war er sofort hellwach. Irgendetwas hatte ihn geweckt, aber er wusste nicht was. Als sei sein Schlaf von einem Gedanken durchdrungen worden, der scharf und klar wie ein Blitzlicht gewesen war, aber sofort verschwand, als er die Augen öffnete. Um 8:30 betrat Jensen sein Büro. Die Leute vom Amt des Staatsanwalts kamen pünktlich. Jensen stand am Fenster und sah, wie sie mit dem Festgenommenen zum Auto gingen. Der Mann mit dem Velourhut und dem graumelierten Mantel sah sich neugierig im zementierten Hof um, wo die Polizeisanitäter im gelben Overall mit Eimern und Schläuchen hantierten. Jensen verbrachte den Vormittag mit Routinearbeiten. Als das Telefon klingelte, war es 13.08 Uhr. Jensen? Ja? Die haben den Brief jetzt bekommen, genau wie Sie es angekündigt hatten. Ja? Der Verlagsdirektor hat sich soeben mit mir in Verbindung gesetzt. Er ist beunruhigt. Warum? Wie ich heute schon sagte, befinden sich der Konzernchef und der Verleger im Ausland. Er hat also die ganze Verantwortung zu tragen und anscheinend keine besonderen Instruktionen erhalten. Was betreffend? Welche Vorkehrungen er veranlassen soll. Er wusste offenbar nichts von dem Brief. Ich hatte den Eindruck, er wusste nicht einmal, dass wir den Täter gefasst haben. Merkwürdig. Er fragte mich immer wieder, ob es wirklich 100%ig sicher sei, dass es keine Sprengladung im Gebäude gebe. Ich antwortete, das Risiko sei jedenfalls sehr klein. Was schlagen Sie vor? Schicken Sie dieselbe Mannschaft hin wie das erste Mal. Ihre rechte Hand ist ja mit dem Fall vertraut. Lassen Sie ihn den Befehl übernehmen. Verstanden. Sie können ja die Operation über Video verfolgen. Verstanden. 90 Sekunden später fuhren die Wagen aus dem Hof. Es war 13.12 Uhr. Jensen starrte schweigend auf den Bildschirm. Das Gebäude war eines der höchsten im Land und wegen seiner Lage von allen Stadtteilen aus sichtbar. Man sah es immer vor sich aufragen, aus welcher Richtung man auch kommen mochte. 31 Stockwerke hoch. Es war ganz still im Raum. Nur der Sekundenzeiger der großen Uhr war zu hören. 13.37 Uhr. Kommissar? Ja? Ich habe den Brief gesehen. Unzweifelhaft von derselben Person zusammengesetzt. Die gleichen Buchstaben und alles. Nur das Papier ist anders. Weiter. Der Mann, mit dem ich gesprochen habe, der Verlagsdirektor, war unerhört nervös. Er hat offenbar Todesangst, dass etwas passiert, während die Chefs fort sind. Und? Die räumen das ganze Gebäude, genau wie beim letzten Mal. Ich melde mich wieder. 13.58 Uhr. Kommissar Jensen saß immer noch in derselben Haltung da. Sein Gesichtsausdruck war unverändert. Der Funker unterdrückte ein Gähnen. Kommissar? Ja. Diesmal ging es schneller, jetzt kommen die Letzten heraus. Kommissar Jensen zuckte zusammen und erhob sich halb von seinem Platz. Haben alle Angestellten das Gebäude verlassen? Antworten Sie! Ja, bis auf die Sonderabteilung. Die Teile des Musters ergaben ein Bild. Jensen sah alles sehr klar wie im Schein eines Magnesiumblitzes. Kommissar? Wo sind Sie jetzt? Unmittelbar vor dem... Gehen Sie in die Eingangshalle, schnell! Der Blitz erlosch nicht. Kommissar Jensen wusste, was er in dem Bruchteil einer Sekunde gedacht hatte, als er am Morgen aufgewacht war. Ja, Kommissar? Das Telefon auf dem Tisch des Hausmeisters. Wählen Sie die Nummer von Abteilung 31. Das Telefon ist tot. Die Fahrstühle? Abgeschaltet. 13.59 Uhr. Die Treppen rauf, wie lange? Ich weiß nicht, 10 Minuten. Sind Leute von Ihnen im Gebäude? 2 Mann, aber nicht höher als im 4. Stock. Rufen Sie sie zurück, antworten Sie nicht, Sie haben keine Zeit zu verlieren. Noch 40 Sekunden. Meine Männer kommen jetzt raus. Bringen Sie sich in Sicherheit, hinter den Anbau, rennen Sie. Stellen Sie sich dicht an die Wand in den toten Winkel, Mund auf. Und denken Sie an die Zunge, Ende. Noch 20 Sekunden. Katastrophenalarm. Jawohl, Kommissar. Es eilt. Jensen stand auf und ging hinüber in sein Zimmer. Er setzte sich an seinen Schreibtisch und wartete. Er saß ganz still da. Er fragte sich, ob man die Explosion bis hierher hören würde. Sie hörten Mord im 31. Stock von Per Walö aus dem Schwedischen von Hubert Daimann. Zweiter Teil, die Katastrophe. Es sprachen der Erzähler Pinkas Braun, Kommissar Jensen Hans-Peter Hallwachs, der Polizeichef Peter Roggisch. Und die Verdächtigen waren der Reporter Christian Brückner, die Chefredakteurin Nicole Hesters, der betrunkene Redakteur Arnold Marquis, die junge Artdirektorin Ulrike Bliefert, der abweisende PR-Mann Jürgen Thurmann, der Kulturredakteur, der die Drohbriefe schrieb, Ernst Jacobi, der Konzernchef Hans Kaninenberg, dessen Frau Ruth Scherbart, ferner hörten sie als Chef der Zivilstreife Wolfgang Pampel und als Polizeiarzt Hermann Ebeling. Die Regie hatte Hermann Naber und diese Folge 2 lief erstmals am 26. September 1982 im Sender Freies Berlin. Die Musikeinstreuungen stammten übrigens aus Ennio Morricones Soundtrack zu dem Film Der Profi mit Jean-Paul Belmondo. Ja, Sie haben es gemerkt, Mord im 31. Stock war ein völlig anderer Stoff und steht im Gegensatz zu den harmlosen Mono-Krimis um verlorene Schlüssel, gestohlene Perlen oder verschwundene Taschenuhren, die wir in dieser Keine-Mucks-Staffel zuletzt gebracht haben. Ich kann mir vorstellen, dass einige von Ihnen in den 2 Hörstunden ins Straucheln geraten sind, auch weil das Ende nicht mit einer Verhaftung aufwartet, sondern letztlich mehrere Lesarten parat hält. Ich war Kulturredakteur. Ich gehörte der Sonderabteilung 15 Jahre und 4 Monate an. Natürlich ist es absolut unwahrscheinlich, dass der Kulturredakteur, der die Abteilung 31 mitbegründet und keine Ahnung von Sprengstoff hat, den Verlag und damit seine eigenen Kollegen in die Luft jagen konnte. Sie haben übrigens von Anfang an gewusst, dass ich es war. Ja, den Drohbrief hat er geschrieben, aber... Glauben Sie wirklich, dass eine Bombe im Haus ist? Aber es gab ja auch noch den Konzernchef. Und wir haben erfahren, dass der am Abend vor der Detonation zum Verlag gefahren ist und damit möglicherweise die Zerstörung durchgeführt oder mindestens veranlasst hat. Ich gehe davon aus, Kommissar, dass Sie der Schweigepflicht unterliegen. Selbstverständlich. Bei der Vorstellung des Konzernchefs im ersten Teil gab es einen kleinen, leicht zu überhörenden Hinweis dazu. Zu Hause benutzen wir nur noch große Streichholzschachteln. Große Streichholzschachteln? Ja, große, aus wirtschaftlichen Gründen. Wir müssen mit allem sparen. Große Packungen sind erheblich billiger. Und das ist gesunde Wirtschaftlichkeit. Vielleicht wäre es gesunde Wirtschaftlichkeit, wenn es tatsächlich eine Bombe gäbe. Dieses Haus wird allmählich zu klein. Ach ja? Wir sind durch die Versicherung gedeckt. Und wer deckt die Versicherung? Die Banken. Und die Banken? Der Chef, der wahrscheinlich in Geld schwimmt und trotzdem behauptet, sein Zeitungshaus stehe so in der Kreide, dass er daheim nur noch große Streichholzpackungen benutzen kann, weil er sparen muss. Auch heutzutage hören wir solche und ähnliche Texte von vermögenden Menschen, die ihre Milliarden auf Kosten von Geringverdienern machen und sogar die Weltwirtschaft finanziell erpressen können. Der Mord im 31. Stock ist hierbei folgerichtig vorausgesagt, denn die größte Gefahr für diese einsamen Giganten sind immer die freie Rede und die Kultur. Bis heute, gerade heute. Man kann über das Motiv dieses speziellen Konzernchefs spekulieren. Will er mit der Sprengung nur seine verhasste Kulturabteilung loswerden? Ist das glaubhaft? Man hatte den Schreibern aus dem 31. Stock ja ohnehin schon 15 Jahre lang erfolgreich einen Maulkorb verpasst. Also gut. Räumen. Ich glaube, eben weil er der Älteste ist und mit seinem Schaffen und dem Zustand des Landes überhaupt nicht mehr verbunden zu sein scheint, könnte ihn auch ein Hauch von Selbstaufgabe zu dieser Tat veranlasst haben. Und da man mit dem von Jensen eindeutig entlarvten Briefeschreiber ja einen Täter präsentieren kann, könnte der Konzernchef galant mit allem Schluss machen. Und wenn die Kunst und die Meinungsfreiheit durch diesen Gewaltakt gleich mitstirbt, ist sein Erbe perfekt. Der Konzernchef stand in persönlichem Kontakt mit dem Innenminister. Als Per Walö seinen Roman 1964 verfasste, wollte er jeder Form von Machtkonzentration etwas entgegensetzen. Er ahnte, wohin der Missbrauch von Massenmedien führen könnte. Unterhaltung war für Walö eine reine Verdummung, die aseptische zur Schaustellung der Frau für Werbezwecke obszön und die Konzernisierung von Kapital und Macht der Endpunkt einer freien Gesellschaft. Das Kommunikationsministerium lag mitten in der Stadt, zwischen dem Königsschloss und der Zentralkanzlei des Parteienkartells. Kann man Mord im 31. Stock eigentlich als Krimi bezeichnen? Oder ist es ein Science-Fiction-Hörspiel? Beide Lesarten sind denkbar und beide Bezeichnungen wurden in den 80er Jahren, als der Zweiteiler zum ersten Mal auf den vielen ARD-Wortwellen lief, auch in den Ankündigungen genannt. Ich persönlich hörte dieses Stück zum ersten Mal auf SWF1. Damals kam immer sonntags um 21 Uhr der Krimi der Woche. Mord im 31. Stock. Produktion Senderfreies Berlin 1982. Diese Ansage fand sich nach dem Hörspiel auf der in den ARD-Archiven vorhandenen Fassung und das ist die, die wir hier gebracht haben. Den zweiten Teil von Mord im 31. Stock von Per Walö hören Sie am kommenden Sonntag wieder um 22.05 Uhr auf 88.8. Es ist erkennbar nicht die 82er Originalansage. Den RBB-Sender 88.8 gibt es erst seit 2005. Dies ist also der Hinweis auf eine Wiederholung. Und ich behaupte, diese Fassung, wohlgemerkt die einzige, die in den Archiven lagert, ist verändert worden. In meiner trüben Erinnerung hat der Regisseur Hermann Naber die Ansagen gesprochen, wie er es immer in seinen Radioproduktionen tat. Und ich meine sogar, dass er Mord im 31. Stock als Koproduktion des damaligen Senderfreies Berlin und des damaligen Südwestfunks betitelt hat. Dafür spräche, dass Naber über Jahrzehnte Stammregisseur des Südwestfunks war und dass der zweite Hörspielfall des Kommissar Jensen, Unternehmen Stahlsprung, tatsächlich als Koproduktion von SFB und SWF deklariert ist in den Archiven. Der entstand übrigens 1984 und wieder ist Hans-Peter Hallwachs der Kommissar Jensen. Auch der heutige Südwestrundfunk hat Hinweise auf eine andere Version von Mord im 31. Stock, ohne sie zu finden. Ich glaube, dass die uns vorliegende Version, egal wer sie damals produziert hat, zumindest gekürzt worden ist. Denn ist Ihnen dieser Satz von Erzähler Pinkers Braun aufgefallen? Auf dem anderen Bild war die junge Frau zu sehen, in deren Wohnung er sich 24 Stunden zuvor an einen Türpfosten gelehnt und ein Glas Wasser getrunken hatte. Hier bezieht sich der Erzähler auf die Szene, in der Kommissar Jensen die Artdirektorin nach ihrer Ausfertigung der Urkunde fragt. Und die Szene haben wir ja auch gehört, aber von einem Glas Wasser und einem Türpfosten haben wir doch nichts erfahren. Hm? Hier ist die Stelle nochmal. Kommissar Jensen steckte das Notizbuch in die Tasche. Wiedersehen. Der sechste Tag war um. Kommissar Jensen hatte noch eine Frist von genau 24 Stunden. Ja, Kommissar Jensen geht einfach. Aber ich war mir beim Abhören dieser Fassung absolut sicher, dass sich Jensen in der Version, die ich aus den 80ern kannte, tatsächlich bei der Artdirektorin mit Schmerzen an den Türpfosten gelehnt und ein Glas Wasser bekommen hat. Und ich glaube, ich habe den Beweis dafür gefunden, dass ich recht habe. Doch dieser Beweis klingt nicht gut, wirklich nicht. Aber hören Sie doch mal bitte hier. Kommissar Jensen steckte das Notizbuch in die Tasche. Wiedersehen. Als er über die Schwelle in den Flur trat, packten ihn die Schmerzen in der rechten Seite des Zwerchfells. Sie kamen plötzlich und sehr heftig. Alles verschwamm ihm vor den Augen und er musste sich mit der Schulter gegen den Türpfosten lehnen. Was ist? Ich hole Ihnen ein Glas Wasser. Sie lief in die Küche und war gleich wieder zurück. Hier. Okay. Ja, ich bin über dunkle Kanäle an diese Szene gekommen. Man nennt es Internet, das kennen Sie vielleicht. Und auch diese Fassung ist nicht die ursprüngliche, zumal wieder die An- und Absagen nicht stimmten, aber immerhin. Die verlorene Szene geht noch weiter und wir erfahren detailreicher, wie die junge Artdirektorin vom Konzern abserviert wurde. Aber ich erspare Ihnen diese lausige Tonqualität lieber. Ich vermute, dass 88.8 die uns vorliegende Mord im 31. Stock-Version damals erstellt hat, um das Hörspiel auf 2x55 Minuten zu konfektionieren, um Nachrichten in der Sendestunde unterbringen zu können. Und wir müssen weiter hoffen, dass die Urversion doch noch irgendwo gefunden wird in schöner Qualität. Im gleichen Jahr, eben 1982, und jetzt wird es ganz verrückt, entstand auch eine Filmfassung von Mord im 31. Stock. Sie glauben tatsächlich, dass sich eine Bombe im Gebäude befindet? Das kann man nicht genau sagen, aber meine Leute werden sich sofort melden, wenn sie etwas gefunden haben. Ein deutscher Kinofilm von 1982. Er trägt den Titel Kamikaze 1989. Und basiert tatsächlich auf der Vorlage von Per Walö. Der Polizeileutnant will nicht verstehen, dass wir unsere 48 Kanäle nicht ausschalten können. Gar nicht zu reden von unseren Zeitungen. Millionen Leute warten morgen auf Sie. Er sagt, wir müssen evakuieren, Cousin. Ich habe ihm noch nicht erklärt, wie viele Millionen uns eine Unterbrechung der Produktion kosten würde. In Kamikaze 1989, Sie haben es gehört, werden neben den gleichgeschalteten Zeitungen auch 48 Kanäle, also das Fernsehen, als manipulierendes Massenmedium ergänzt. Der Konzernchef ist in diesem Film Boy Gobert und Kommissar Jansen spielt, kaum zu glauben, Rainer Werner Fassbinder. Fassbinder war, das wissen Sie, ein exzentrischer Filmregisseur, stilbildend für den neuen deutschen Film der 70er Jahre. Kamikaze 1989 hatte er zwar nicht inszeniert, aber er spielte die Hauptrolle. Es war sein letzter Auftritt. Fassbinder erlebte die Premiere dieses Films nicht mehr. Doch man kann sagen, das tat ohnehin kaum jemand. Kamikaze 1989 weicht schnell von der Romanvorlage ab und will ein grelles, neonfarbenes Cyberpunk-Abenteuer sein. Wenig Budget, der Kommissar läuft im Leopardenanzug herum und es gibt wilde Verfolgungsjagden in den Straßen von Berlin. Dort wurde der Film gedreht. Ich möchte noch einmal schnell auf unser Hörspiel zurückkommen und Ihnen die Schauspielerinnen und Schauspieler des zweiten Teils von Mord im 31. Stock näherbringen. 20 Jahre lang hatte ich die Zeitschrift von Erfolg zu Erfolg geführt. Denn zwei Darsteller spielten sowohl im Kamikaze 1989 Kinofilm als auch im Mord im 31. Stock Hörspiel mit. Im gleichen Jahr, aber nicht in den gleichen Rollen. Als ich sie übernahm, da war sie ja nichts, absolut nichts. Eine davon ist Nicole Hesters. Hier ist sie als ehemalige Putzhilfe bzw. Chefredakteurin der Boulevardzeitung. Ich machte sie in kürzester Zeit zur größten Frauenzeitschrift des Landes und das ist sie geblieben. Nicole Hesters ist eine bekannte Schauspielerin. Kurz vor der Aufnahme des Hörspiels war sie die erste weibliche Tatortkommissarin. Buchmüller hieß ihre Figur und ermittelte dreimal für den damaligen Südwestfunk. Im Kamikaze-Film spielt sie eine Figur, die nur dort existierte, nicht im Roman. Der zweite Darsteller, der sowohl im Hörspiel als auch im Film mitmachte, war Arnold Marquis. Wenn Sie was über den Satansbraten wissen wollen, dann sind Sie bei mir an der richtigen Adresse. Ich könnte Ihre Biografie schreiben. Der betrunkene Redakteur im Hörspiel. Und natürlich spielt Marquis hier wieder einmal fabelhaft. Na, die wollten mich los sein. Es sah aber nicht gut genug aus, nehme ich an. Ich war kein würdiger Botschafter des Verlags. Naja, ich habe schon mal einen Schluck getrunken im Büro. Wieder einer der vielen Berliner Synchronstars, die sich in Mord im 31. Stock die Ehre gaben. Würden Sie hier was finden? Nee. Arnold Marquis war einer der dienstältesten Sprecher überhaupt. Man hörte ihn in deutschen Fassungen als John Wayne, Kirk Douglas, James Coburn, Lino Ventura, Lee Marvin und viele, wirklich viele mehr. In Kamikaze 1989 war Marquis kein Verdächtiger, sondern in der Rolle des Polizeichefs zu sehen. Wenn Sie die Urkunde sehen wollen, ich habe sie nicht hier. Sie liegt noch in der Wohnung meiner Frau in der Stadt. Und hier ist noch eine Stimme aus dem alten West-Berlin. Ich bin nur ein ganz gewöhnlicher Bursche, der Pech gehabt hat. Das ist nun der einmalige Jürgen Thormann. Außerdem ist nicht alles so, wie die Leute sagen. Es ist ganz einfach nicht wahr. Jürgen Thormann kennen Sie als deutsche Stimme von Sir Michael Caine. Den sprach er fast ausnahmslos seit 1967. Auch John Hurt, Max von Sydow und Ian McKellen war er hin und wieder. Als Hörspielsprecher war er oft im Einsatz, in den 50er und 60ern noch bei Radio Bremen, etwa in der langlaufenden Dicky Dick Dickens Krimisatire. Jürgen Thormann war auch in Berliner Tatortfolgen bei Praxis Bülowbogen, Kommissariat 9 und Wolfs Revier in Episodenrollen zu sehen. In Mord im 31. Stock war er der widerborstige PR-Mann. Daran erinnere ich mich nicht. Arschloch. Thormann war lange einer der ältesten Synchronsprecher überhaupt. Ende 2024 ist er mit 96 Jahren verstorben. Michael Caine hatte er noch im hohen Alter, etwa in den Batman-Filmen von Christopher Nolan, gesprochen. Man log die Probleme einfach weg, vernebelte sie mit inhaltslosem Geschwätz in der Presse, im Rundfunk. Diese Stimme nun ist Ihnen sofort im Ohr. Kaum jemand hat sie noch nicht gehört. Vor allem im Fernsehen. Das nennt man seit eh und je Unterhaltung. Eine bewährte Methode. Ja, das ist eindeutig Christian Brückner. Ich bin im Konzern gut behandelt worden. Man sprach sogar davon, mich in die Sonderabteilung zu versetzen. In die Abteilung 31. Robert De Niro natürlich, aber auch Harvey Keitel, Martin Sheen, Dennis Hopper oder Peter Fonda bekamen auf Deutsch das magische Timbre des Christian Brückner. Neben seinen über 1000 Synchroneinsätzen ist er Hörbuchsprecher und Erzähler in unzähligen Fernsehdokumentationen. Naturfilme, Wissenschaft, Historisches, an dieser Stimme kommt man nicht vorbei. Ach ja, und Hörspieldauergast ist Brückner natürlich auch. 1984 entstand eine alternative Fassung von Mord im 31. Stock. Und raten Sie mal, wer hier der Kommissar Jensen ist. Ich muss Ihnen trotzdem empfehlen, das Gebäude zu räumen. Selbst wenn die Bombe in der Zeit gefunden wird, braucht es eine gewisse Zeit, sie zu entschärfen. Aber vielleicht gibt es gar keine Bombe. Das ist unsicher. Deshalb muss ich Ihnen empfehlen, das Gebäude zu... Ja, ich weiß. Eine Aufnahme von Radio Bremen. Wieder einmal gibt es also zwei Fassungen des gleichen Stoffs. Wenn Sie Hans-Peter Hallwachs und Christian Brückner in der Regie von Hermann Naber noch einmal beim Aufeinandertreffen zuhören wollen, dann empfehle ich Ihnen dringend den Hörspielkrimi »Der Mann, der Hunde liebte«, nach Raymond Chandler, aufgenommen 1988 im Südwestfunk. Das ist ein Radio-Masterpiece. Sie finden es im Krimi-Podcast Schlechte Gesellschaft, hier nebenan in der ARD-Audiothek. Aber Achtung, es gibt in diesem Podcast auch noch einen Dreiteiler, der ebenfalls Der Mann, der Hunde liebte, heißt. Der ist von 2024 und genauso empfehlenswert, aber eben nicht der, der ich meine, nicht von Chandler. Und wenn Sie die beiden Frauen unseres Krimi-Finales, also Ulrike Bliefert und Nicole Heesters, noch einmal gemeinsam erleben wollen, dann sollten Sie Die flüsternde Wand abspielen. Ein tolles Hörspiel. Dieser feine WDR-Thriller von 2006 steht im Podcast knallhart. Friedrich W. Bauschulte, Arnold Marquis, Till Hagen, Jürgen Thormann, Hermann Ebeling und Lothar Blumhagen können Sie auch wiederhören im Professor van Dusen-Podcast. Diese skurrile Krimiserie entstand 1979 im damaligen Rias in Berlin und lief 20 Jahre lang. Über 50 Folgen stehen im Podcast schon parat, alle hier in der Audiothek. Genug Stoff also für die kein-mucks-freie Zeit, denn jetzt gehen wir in die Pause. Meine Damen und Herren, damit endet unsere Sendereihe. In den letzten Wochen sind bei uns zahlreiche Hörerbriefe eingegangen mit der Bitte, diese Sendereihe doch weiterlaufen zu lassen. Wir hoffen, im Laufe des kommenden Jahres diesen Wünschen entsprechen zu können. Guten Abend. Das war Kein Mucks, Ihr Hörspiel-Nostalgie-Podcast mit Krimis aus den Archiven. Die Staffel 6 ist hiermit zu Ende. Wir verabschieden uns mit Dank an Radio Bremen, den Westdeutschen, Bayerischen, Mitteldeutschen, Hessischen, Norddeutschen, Saarländischen und Südwestrundfunk und den Rundfunk Berlin-Brandenburg. Denn eben dieser RBB organisierte uns Mord im 31. Stock mit freundlicher Unterstützung der Salomonson Agency. Kein Mucks wird geschnitten und gemischt von Theresia Singer. Kim Tangemann überwacht die Recherchen und Abläufe und Lina Kokali ist die redaktionelle Supervisorin. Ein Dank an alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der neuen ARD-Wortredaktionen, die die Krimi-Klassiker suchen, finden, entstauben und die Stationsansagen, Pausenzeichen und Zusatzinformationen mitschicken. Sie haben also die Leiche gefunden? Ja. Haben Sie jemanden gesehen? Nein. Wir werden der Sache nachgehen. Kein Mucks. Nur hier gibt es Dialoge wie... Das ist ja alles Unsinn. Ja, das ist uns bekannt. Oder auch... Stellen Sie da in die Ecke. Lassen Sie den Zimt los in die Ecke. Wo sind die Schecks? Ich fragte, wo die Schecks sind. Ja, ein Klassiker. Wir wünschen Ihnen eine gute Zeit. Wann genau die 7. Staffel von Kein Mucks startet, wissen wir derzeit selbst noch nicht. Sie erfahren es natürlich in diesem Podcast-Feed. Aktivieren Sie einfach die Merken-Funktion, dann finden Sie uns sofort. Würden Sie hier was finden? Nee. Und noch ein Hinweis zum Schluss. Die 3. und finale Staffel der Mystery-Hörspielserie Mia Insomnia ist bald da. Sie erscheint in wenigen Tagen. 10 neue Folgen sind es und dort könnten wir uns auch wiederhören, wenn Sie wollen. Und die bisherigen 2 Staffeln stehen auch noch komplett in der Audiothek. Und ich glaube, damit können wir für heute zum Schluss kommen. Ich hoffe, dass wir uns gelegentlich in diesem Kreise einmal wiederfinden, um weitere Fälle zu besprechen. Ich danke Ihnen, meine Damen und Herren, für Ihre Mitwirkung und sage Ihnen dann auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Ich darf mich verabschieden. Mein Name ist Gisela. Danke fürs Zuhören. Tschüss und kein Mucks. Psst. Also, Wiedersehen.